Wie stolz in die Lüfte der Adler sich schwingt, so fliegen wir aufwärts voll Wonne. Propeller, sie dröhnen, die Erde, sie sinkt, wir grüßen die goldene Sonne und greifen kühn nach der Sterne her. Wir fürchten nicht Stürme, nicht Länder, nicht mehr. Wir schweben in leuchtenden Sphären. Nichts kann unseren Willen beschweren. Wir schweben in leuchtenden Sphären. Nichts kann unseren Willen beschweren. Wir tragen die Lasten der Erde nicht mehr auf wiegenden silbernen Schwingen. Wir jagen durch Wolken und Nebel einher, im Herzen ein heimliches Singen. Die Heimat bleibt unser schönster Traum. Wir kämpfen für sie im unendlichen Raum. Wir schweben in leuchtenden Sphären und wissen uns tapfer zu wehren. Wir schweben in leuchtenden Sphären und wissen uns tapfer zu wehren. Und ruft uns zum letzten Appelle der Tod, die Freuden Walhallas zu künden. Dann fliegen wir siegend ins Morgenrot, er soll uns auf Erden nicht finden. Das Letzte sei auch die letzte Tat, der Staat, er ist frei, lebe wohl, Kamerad. Wir sterben in leuchtenden Sphären, als Fallschirmjäger in Ehren. Wir sterben in leuchtenden Sphären, als Fallschirmjäger in Ehren.